Crazy Town heißt diese Band, Crazy Town. Die CD heißt The Gift of Game und der Song, der hieß Butterfly. Das ist eine dieser vielen CDs, die in den USA erscheinen, mit einem sogenannten Sticker vorne drauf. Da steht dann Parental Advisory, Explicit Content. Wie soll man das übersetzen? Es wird angeraten, diese CD zusammen mit den Eltern anzuhören. Und die Eltern, die können den Jugendlichen dann erklären, um was es geht. Also angenommen, es ruft eine Band zur Revolution auf, dann haben die Eltern immerhin noch die Chance, ihren Kindern mitzuteilen, na, die haben das ganz bestimmt nicht so gemeint. In diesem Song Butterfly, da ging es um eine Dame, die relativ sexy ist und hier und da einen Piercing-Sticker hat und den Mann, der sie besingt, ziemlich anmacht. Crazy Town, The Gift of Game. Und der Song nochmal, der hieß Butterfly. Diese Band Crazy Town kommt aus Los Angeles, deswegen nennt sie sich möglicherweise auch verrückte Stadt. Vielleicht ist Los Angeles überhaupt keine richtige Stadt, sondern nur eine Ansammlung von einigen Ortschaften und Vororten. Und sie singen über das Leben in Los Angeles, über die Versuchungen und Unannehmlichkeiten, die es in Los Angeles geben soll. Sie gibt es ganz bestimmt. Und wenn diese Dame, die sie dort in diesem Song besungen haben, wenn die so aussehen mag, wie die Dame, die vorne auf dem Cover drauf ist, dann ist das Leben ganz schön gefährlich. Tom Jessen heißt der nächste Interpret, beziehungsweise Tom Jessens Dime Store Outfit von der CD mit dem Titel Redemption und daraus der Song 18th and Davis Review, Tom Jessens Dime Store Outfit.